Das waren die Nachrichten. NDR Info. Das Hörspiel. Heute Abend mit dem fünften Teil von Unterleuten. Judith Lorenz hat Juli C.'s umfangreichen Roman für das Hörspiel bearbeitet und inszeniert. Den letzten Teil senden wir am kommenden Sonntag, am 4. November zur gleichen Zeit, hier auf NDR Info. Unterleuten. Hörspiel in 6 Teilen nach dem gleichnamigen Roman von Juli C. Hörspielbearbeitung Judith Lorenz. Teil 5. Was bisher geschah. Der Streit um den Windpark in Unterleuten eskaliert. Kleinkinder verschwinden auf geheimnisvolle Weise und tauchen auf ebenso geheimnisvolle Weise wieder auf. Bei Gombrowski werden nachts die Fensterscheiben eingeworfen. Das riecht nach Kron, sagt Gombrowski und stellt seinen alten Widersacher auf der Dorfstraße. Nur Linda Franzen kann durch einen Trick Schlimmstes verhindern. Gombrowski. Mhm. 20. Ja. 2. Ja. 0. Ja. 4. Mhm. 7. Mhm. 30. Noch ein Bier, Sabine. 30. Hab ich. Sabine! 3. Ja. 6. Ja. Und weg. Ja. Passe. Hier. Ich muss mal. Oh. Dulle Wehrhand. Gombrowski, der Schweinehund. Muss er mein Bier? Pures Glück. Ja, sag ich doch. Hat Schwein, der Hund. Ja, ja. Biene? Diesmal kommt er damit nicht durch. Was meinst du? Na, Kinder entführen wegen so ein paar blöder Windräder. Das geht zu weit, Arne. Wer hat sein Kind entführt? Die Kleine ist bei Hilde eingeschlafen. Gombrowski hat nichts damit zu tun. Und Verena, Ingo, Patrick und Angela, die haben sich wohl selbst gekündigt. Die 4 sind nicht zur Arbeit erschienen. Was würdest du machen, wenn Silke nicht zur Arbeit kommt? Na, fragen, was los ist. Jeder weiß, was los ist. Dann mal. Gut, hat sich schon mal jemand totgemischt, wa? Die spielen Streik kurz vor der Erntezeit. Weil jemand eingeredet hat, die Ökologika soll geschlossen werden. Können wir jetzt mal anfangen, oder? Sabine ist mit Angela verschwägert und die beste Freundin von Patricks Patentante. Sag mal, Arne, hörst du mir überhaupt zu? Arne! Geh an die Bar und lass uns spielen. Und Silke ist dicke mit Verenas Cousine und mit Ingos älterer Schwester. Ich sag's euch im Juten, ne? Den Rehbach mit den Propellern, den könnt ihr vergessen. Ist ja gut. Wer weiß. Der Karl von der Vento hat heute noch mal angerufen. Klang gut. Die Meeresspiegel steigen, Hurrikans in den USA, Rekorddürre in Äthiopien, überall der Klimawandel. Potsdam und Berlin müssen positive Projekte vorweisen, das Genehmigungsverfahren lässt sich durchziehen wie nichts. Und alles hängt an 2 Hektar. Das ganze Dorf steht gegen euch auf. Jetzt schlaft doch nicht ein hier, oder? 18. Ja. Der Windkraftprotest ist völlig übertrieben, Sabine. Angesichts der Klimakatastrophe... Jetzt tu doch nicht so blöde, Arne. Die Leute protestieren nicht gegen Propeller, sondern gegen den da. Gombrowski? Geht das in eure Betonköpfe rein? Weißt du was, ich hab keinen Bock mehr auf diesen Mist. Pass auf, Arne, jetzt... Gombrowski! Jetzt lass doch mal spielen, Mann. Die Hälfte deiner Kunden bezahlt ihr Bier mit dem Geld, was sie bei Gombrowski verdient haben. Ohne Gombrowski gäb's deine Kneipe gar nicht mehr, schon lange nicht mehr. 20. Ja. Die Gemeinde ist pleite. Wir wollen alles das Beste für Unterleuten. Jeder auf seine Weise. Gombrowski. Niemand in Unterleuten wird auch nur 1 Quadratmeter an dich verkaufen. Du kriegst das Scheißland für deine Propeller nicht kapiert. 22. Ja. Und weißt du auch warum? Weil es Gerechtigkeit gibt in der Welt. Leute wie du, die nicht an Gerechtigkeit glauben, verlieren am Ende immer. 0. jetzt? Ich kann stehen die Karten, aber hallo. Ah, ja. Bist du besoffen? Die Rechnung geht aufs Haus. Schönen Abend noch, meine Herren. Sabine, dann können wir nicht doch noch hier ein bisschen spielen? Es ist ja wirklich sehr ungemütlich hier heute. Bis nächste Woche. Ja, mach's gut. Hatte eh ein Scheißblatt. Rudolf, die Leute spielen verrückt. Das muss jetzt schnell gehen. Mhm. Bis wann kannst du den Vertrag mit Linda Franzen machen? Ich wollte dich da drin übrigens nicht verteidigen. Ich unterstütze die Windräder nicht deinetwegen, sondern weil es das Beste ist für Unterleuten. Verstehst du? Na dann. Ja, na dann. Normalerweise macht mir die Arbeit mit Toten nicht aus. Aber das Kind heute Morgen im Obduktionssaal. Ein 7-jähriges Mädchen. Lungenentzündung nach Meinung der Pädiatrie. Konnte ich nicht öffnen. Konnte ich einfach nicht. Ich weiß nicht, was los ist. Unter der ruppigen Oberfläche von meinem Unterleuten wohnt vielleicht keine Menschenliebe, aber doch eine Art Menschenfreundschaft. Mag zwar mal krachen, aber ein Unterleuten, das Kinder entführt, gibt's nicht. Krönchens Verschwinden droht Unterleuten auszulöschen. Aber wohin sollen wir? Nach Berlin? Wolfi kann überall arbeiten. Der wäre vielleicht sogar glücklich, wieder nach Berlin zu gehen. Und ihr könnt in die Charité? Krönchen ist jung genug, um Unterleuten zu vergessen. Aber dann ist da noch mein Vater. Kron ist mit dem Boden verwachsen wie die Häuser und Straßen, aus denen das Dorf besteht. Wahrscheinlich würde es nicht überleben, wenn wir weggehen. Wenn er den Kapitalismus angeprangert hat, habe ich ihn nicht ernst genommen. Wenn er Gombrowskis Bösartigkeit beschworen hat, habe ich ihm nicht gelobt. Aber was, wenn er ja nicht verrückt ist? Was, wenn er recht hat? Möglicherweise habe ich sein Schweigen über Eriks Tod immer falsch gedeutet. Ich war davon ausgegangen, dass er schweigt, weil es nichts Skandalöses zu berichten gibt. Weil stumme Anklage das Höchste ist, was sich aus der Situation rausholen lässt. Weil er sich nur auf diese Weise zum Opfer stilisieren kann. Aber wenn es wirklich so war, dass ein Mord geschehen ist? Der Ast damals, der Erik Kessler erschlagen hat, da gibt es irgendeine Verbindung. Mama, ich kann nicht schlafen. Krönchen. Und deine Petala kann die auch nicht schlafen? Schlangen schlafen nie. Na komm mal hier, ihr zwei. Es tut mir leid, Mama. Was denn? Dass ich weggelaufen bin. Na, das hatten wir doch schon geklärt, Mäuschen. Du hast versprochen, dass du nie wieder das Grundstück verlässt, ohne uns Bescheid zu sagen. Und damit ist es gut. Ihr seid böse auf mich. Nein, sind wir nicht. Ihr redet so komisch mit mir. Wir haben uns so furchtbar Sorgen gemacht und wir sind noch ein bisschen verwirrt. Verstehst du? Nee? Nee. Hm. Krönchen, ich muss dich noch was fragen. Und es ist wichtig, dass du jetzt ganz genau zuhörst und die Wahrheit sagst. In Ordnung? Ja. Tante Hilde ist doch deine Freundin, stimmt's? Nee. Ihre Katzen sind meine Freundin. Aber Tante Hilde auch? Ja, Tante Hilde ist auch meine Freundin. Genau. Wenn sie deine Freundin ist, bist du dir dann sicher, dass sie dich eingesperrt hat? Vielleicht hast du dich ja in Hildes Haus versteckt. Du spielst doch manchmal gern, dass du von zu Hause abgehauen bist, stimmt's? Und du wolltest uns eins auswischen, weil wir gemein zu dir waren. Mäuse, du kannst mir das ruhig sagen. Vielleicht bist du bei Hilde im Haus eingeschlafen und dann war es plötzlich mitten in der Nacht und dann hattest du Angst, dass wir schrecklich mit dir schimpfen, weil wir waren ja auch wirklich sehr aufgeregt und deshalb hast du gesagt, Tante Hilde hätte dich eingesperrt. War das so? Nee. Krönchen, es ist wirklich wichtig, weil Papa und Mama und Opa und Tante Hilde, wir kommen in ganz schlimme Schwierigkeiten. Du musst mir die Wahrheit sagen. Hörst du, Hase? Krönchen? Ach, mein Gott, Krönchen, es tut mir leid, es tut mir leid. Ist gut. Ich bin dir gar nicht böse. Ich bin dir nicht böse, mein Schatz. Endlich alles klar, wie giftig die ganze Geschichte ist. Und nichts dahinter. Ich bring dich jetzt ins Bett. Ja? Ja. Meinem Vater habe ich nie geglaubt, aber zu meiner Tochter werde ich halten. Schaden, sagt Verena. Hört man ständig in letzter Zeit. Oh, es gibt viele Marder in der Region. Und jeder einzelne ist mein persönlicher Assistent. Aber dass ein Marder eine Bremsanlage beschädigt, ist mir noch nicht untergekommen. Verena macht bei dem Streik gegen die Ökologiker mit. War deshalb heute Morgen nicht auf Arbeit. Ist zum Einkaufen gefahren. Und kurz vor der scharfen Kurve im Wald ist sie mit dem rechten Fuß ins Leere getreten. Hat sie Glück gehabt. Ich bin kein Zoologe. Schon gar nicht bei der Kriminalpolizei. Und Verena will eine Reparatur. Geht mich doch nichts an, ob das ein Marder oder ein Mensch war. Das Universum befindet sich wieder im Gleichgewicht. Was ist denn hier los? Papa! Marderschaden. Was hier in Unterleuten los ist, Mensch? Was weiß ich. Wieso, was soll denn los sein? Ja, also, ich war heute beim Nachrichtendienst. Wann, wo warst du? Bei Frau Kamp in Beutel. Du warst im Nagelstudio. Nee, das mit den Nägeln, das ist nur Tarnung. Also, sie spricht von Kriegszustand. Von was? Kriegszustand, hier, in Unterleuten. Weiß ich nichts von. Der Satz ist Fluch und Gnade meines Lebens. Wer hat dir die Hebebühne gebracht? Mann, das ist meine. Ja, ich weiß, dass das deine ist. Ja, aber die wurde dir geklaut, als du im Krankenhaus warst. Erinnerst du dich nicht? Wer hat dir geholfen, die wiederzubekommen? Sag! Du kennst die Antwort, aber sie passt nicht zu dem, was ich dir eigentlich sagen will. Gombrowski. Und was wollte er dafür? Nun nix. Papa. Ja, der wollte wegen dem Aschezauber da von dem Vogelschützer da. Ja, genau. Das deckt sich mit den Vermutungen von Frau Kamp. Ja, aber ich habe das vorher nicht für Gombrowski gemacht. Das Feuer habe ich sonst für mich gemacht. Also das war ja mein Kampf. Das war mein Feuer. Er wollte, dass ich damit aufhöre. Also, dass ich eine Pause mache. Eine Unterbrechung wollte. Warum das denn? Was weiß ich. Weil diese Vogelschützer, die können auch ganz schön nerven. Aber warte mal, ich hab da ein Video, das muss ich dir mal... Nee, du bleibst jetzt mal hier, Papa. Du bleibst jetzt mal schön hier, ja? Also, Frau Kamp sagt, er hat Druck auf Vlies ausgeübt, weil Gombrowski für die Pferdefrau eine Baugenehmigung braucht und die will Vlies halt verhindern. Ja, das ist doch alles klar. So, ich hol mir mal ein Bier. Nee, nix ist klar. Kron hat das ganze Dorf aufgehetzt. Jetzt wird sogar die Firma von Gombrowski bestreikt. Die haben die Fensterscheiben eingesprossen und Gombrowski hat Kron verprügelt. Bist du auch eins? Aber eins versteht Frau Kamp nicht. Ja? Also, die Pferdefrau hat Kron gerettet, obwohl sie doch eigentlich mit Gombrowski gemeinsame Sache macht. Also, es macht überhaupt keinen Sinn. Aber weißt du was? Frau Kamp vermutet, dass die Prügelei nur gefaked haben. So schlagen sie zwei Fliegen mit einer Klappe. Nämlich nach außen sieht es so aus, als würden sie gegeneinander arbeiten, aber eigentlich machen sie gemeinsame Sache. Ich würde mir jetzt lieber eine Dose Heringe in Tomatensoße aufmachen. Papa. Ja, was? Frau Kamp hat noch was gesagt. Nämlich? Dass eigentlich du an allem schuld bist. Die Sonne blendet mich. Frau Kamp hat auch noch mehr Sachen gesagt. Sie meinte, das ist ja jetzt alles schon fast 20 Jahre her, aber Tote haben bekanntlich ein gutes Gedächtnis. Blitze in schneller Folge. Und dann halt das Krachen. Hey, bleib doch mal hier! Kohl! Ey, irgendwie kommst du gar nicht an! Krohns Gesicht im Flackern der Blitze. Schnauze, Käfer! Also eigentlich vermutet Frau Kamp, dass du jemanden umgebracht hast. Und Krohn das Bein zerschmettert. Und nachher... Hier, das kannst du Dombowski berichten. Und bis sieben. Funken, Rauch, Feuer. In Zeitlupe sinkt sich ein Teil der Baumkrone. Etwas fällt. Ein Schatten. Zurück auf meinem Hof steht meine Tochter. Ihre Arme um meinen Bauch sind kaum lang genug, um mich zu umfassen. Papa. Du zitterst ja. Alles gut. Du glaubst doch nicht wirklich, dass ich denke, dass du jemanden umgebracht hast. Ich weiß, dass du niemals Gewalt ausüben würdest. Niemals. Das war es. Das habe ich ihr versprechen müssen. Niemals im Leben Gewalt ausüben. Nicht mal zur Selbstverteidigung. Ich will nur, dass du mir was versprichst, ja? Bitte. Halte dich aus den Geschichten raus, bitte. Ja? Und auch... von Gombrowski. Ja? Habe ich ihr das nicht sowieso schon versprechen müssen? Und warum denkt sie sich diese elende Frau Kamp-Geschichte aus? Gut. Dann gib mir dein Handy. Dein Handy. Ja. Ich geh mal kurz. Hallo, hier ist Miriam Schaller. Miriam? Ha, na, so eine Überraschung. Als ich dich zuletzt gesehen habe, warst du nicht größer als ein Hydrant. Also, ich gehe bei studieren. Aha, schön. Ja, naja, du warst schon immer eine ganz aufgeweckte. Was kann ich denn für dich tun? Sie können meinen Vater in Ruhe lassen. Aha. Sie sollen ihn in Ruhe lassen. Ja, ja, ja, ja. Du meinst also, ich soll ihm keine Aufträge mehr geben? Ich soll ihm nicht helfen, wenn er eine Unterkunft braucht. Oder ich soll nicht dafür sorgen, dass er Sachen wiederkriegt, die man ihm gestohlen hat? Sie sollen ihn nicht mehr anrufen. Nie wieder. Miriam, weißt du eigentlich, was ich alles für deine Eltern getan habe? Als deine Mutter ihren Job verlieren sollte, habe ich im Schulamt angerufen. Ich weiß, dass damit jetzt Schluss ist. Scheißladen! Also gut. Richte deinem Vater einen schönen Gruß von mir aus und sag ihm, dass er nie wieder was von Rudolf Gombrowski hört. Mann, ist die groß geworden. So klug können sie reden. Die Mauersegler sind heute wieder akrobatisch unterwegs. In 2 Stunden kommen schon die Fledermäuse raus. Was macht denn eigentlich dein MG? Ich glaube, da klappert das Radlager. Dann fahr die Karre mal rein. Ei, ei, Sir. Ich weiß nicht, ob Sie Manfred Gortz kennen. Ich habe mich gefühlt wie ein Mover. Ich habe die Fäden in der Hand und auch mein Leben in der Hand. Und ich bestimme. Den Tag über bin ich oft 200 Kilometer übers Land gefahren zu Kundenpferden. Und wenn ich nach Hause kam, habe ich bis spät in die Nacht Dielen abgezogen, Fensterrahmen geschliffen. Ich glaube, ganz viel kam daher, dass ich die Entscheidung für unser Haus getroffen habe. Also Objekt 108. Mir ist klar geworden, was es mit Menschen macht, Grundbesitz zu haben. Das ist entscheidend, das ist elementar. Das mit einem Haus ist die Frage geklärt, wo und damit auch das Wie und das Warum. Manchmal habe ich gedacht, mein Haus ist wie ein Aussichtsturm und ich kann von da in die Zukunft blicken. Und ehrlich gesagt hat mir die Zukunft gefallen. Naja, Kron, Gombrowski, Seidel, das sind alles alte Herren, weit über 60. Das wurde einfach Zeit oder es war auch absehbar, dass dann Platz für uns sein würde. Gombrowski hat mich angerufen und wollte mich treffen. Was interessant war, weil ich vielleicht eher erwartet hätte, dass sich Kron bei mir bedankt, dass ich ihm das Leben gerettet habe. Aber Kron hat sich nicht gemeldet, sondern Gombrowski. Und ist ein bisschen mit mir durchgegangen und ich habe gesagt, bei Einbruch der Dunkelheit, die Stelle kennen Sie ja. So eine scheiß Tarantino-Formulierung, aber ich fand es irgendwie ganz lustig. Nein. Was nein? Ich habe die kleine Kronen nicht entführt. Wenn Sie das fragen wollten. Wollte ich nicht. Hat sich Kronen wenigstens bedankt? Nee. Naja, wer sich immer im Recht glaubt, ja. Sie müssen ja einen schönen Eindruck von Unterleuten haben, nicht? Warum? Naja, kleine Kinder werden entführt, alte Männer schlagen es gegenseitig. Ja, das ist eben ein Drecksnest. Komischerweise denke ich das nicht. Schlangengrube. Bislang kommen mir die Leute eigentlich ganz nett vor. Nett, nett. Alle Menschen sind nett. Wussten Sie das nicht? Hitler war nett, Milosevic war nett. Ja, dazu gebildet und charmant. Gott sei Dank fehlen uns Bildung und Charme. Dafür sind wir halt keine Massenmörder, sondern nur Kleinkriminelle. Das klingt so, als würden Sie Unterleuten hassen. Ja, das tue ich auch. Und Unterleuten hasst mich. Es ist so, jeder, der mir etwas huldet, der hasst mich. Also im Prinzip jeder. Arne Seidel, der Bürgermeister, und hier Schaller. Ja. Soll ich für Sie beten? Sogar meine Frau und meine Tochter hassen mich. Was? Ja, aus Gründen, die ich nicht ganz begriffen habe. Aber lassen wir das. Altlasten. Was meinen Sie damit? Sondermüll. Aus alten DDR-Zeiten. Ja, also Sie machen sich überhaupt kein Bild, was hier alles unter der Erde liegt. Ja, diese ganze Müll von 40 Jahren DDR. Von 40 Jahren super Fortschritt. Das liegt hier unter der Erde. Schau dich da um, hier wächst ja nichts. Die Felder stehen noch voll. Ja, Biodiesel, klar, Schweinefutter. Rauchst du? Gern, ja. Danke. Bitteschön. Danke. Dieses ganze Gift, was hier am Boden ist, das macht die Leute trübsinnig. Entweder man haut ab oder Man kapiert. Je nachdem und naja. Willst du mir Angst machen? Nein, nein. Ich will dir keine Angst machen. Das läuft auch nicht, Gombowski. Weißt du, wenn du von der ängstlichen Sorte wärst, dann würdest du dich nicht heute Nacht mit mir, alten Hund, hier treffen, nicht wahr? Nein, nein, du bist hart und du hast was im Kopf. Doch, das schätze ich, weißt du, so eine wie dich hätte ich mir mal als Tochter gewünscht. Einzelkämpfer. Einzelkämpferin? Hässlich wie kein Zweiter. Ihr Kerl weiß wahrscheinlich gar nicht, dass sie hier ist. Mächtig, aber unbeliebt. Von Frau und Tochter im Stich gelassen. Dabei klug genug, um zu wissen, dass seine Partie zu Ende geht. Aber er versteht es perfekt, das Spiel zu machen. Ihre Zeit wird erst noch kommen. Ich lasse ihn einfach noch eine Weile reden. Und ich kann froh sein, wenn ich dann noch lebe. Je mehr ich über ihn erfahre, desto besser. Wenn du Unterleuten so hast, warum bist du dann noch hier? Wo soll ich denn sonst hin? Geh mal auf deinen Dachboden und schau aus der Luke neben der zugemauerten Esse nach Osten. Jeder hier kennt mein Haus besser als ich. Das ganze Land, was du da siehst, bis zum Horizont, das hat meinem Vater gehört. Nee? Und sie haben ihn gezwungen, seinen Besitz in die LPG einzubringen. Mächtig angestrengt haben sie sich, um Land und Leute zu verderben. Nach der Wende habe ich dafür gekämpft, die Flächen zusammenzuhalten, den Betrieb zu retten, bevor ein Investor aus dem Westen kommt, der sich von der EU fürs Brachlegen bezahlen lässt. Naja. Da war die DDR groß drin, alles zu verderben. Und da bin ich nun hier, unter verdorbenen Leuten und... Als einziger völlig unverdorben. Nein, nein, ich bin genauso verdorben. Übrigens, danke für Kronen. Jo. Ja, ich wollte das nicht. Ich meine, was auch immer passiert wäre, ich wollte das nicht. Ich war gar nicht bei mir. Hast du gut gemacht. Schön. Ja, wirklich. Ja, es gibt doch immer eine Lösung, die alle zufriedenstellt. Aber diese Lösung, die musst du halt finden, ja. Und manche müssen auch zur Zufriedenheit gezwungen werden. Kron zum Beispiel? Jetzt kommt das Geheimnis. Da kannst du noch was lernen. Okay. Prinzipien sind die Rettung vor dieser seltsamen Welt. Klingt ein bisschen altmodisch. Und deshalb entführst du verdammt nochmal keine kleinen Kinder. Darf man lügen? Wenn es sein muss. Betrügen. Das geht ja nicht anders. Fremdgehen? Nein. Ach was. Was ist mit Hilde Kessler? Es gibt hier und unter Leuten jemand, der mich noch 10-mal mehr hasst als meine Frau Kron zusammen. Und das ist Hilde Kessler. Was? Die hasst mich. Es ist so, Gott hatte Spaß daran, Hilde und mich ein paar Jahre zu spät miteinander bekannt zu machen. Obwohl er ganz genau wusste, dass wir füreinander bestimmt waren. Sieht aus wie ein trauriger Bernhardiner. Und dann, als Erik, ihr Mann, starb, dann schien eigentlich alles perfekt zu sein, nicht? Ja, und sie hat gedacht, dass ich nun sie heirate. Aber das geht nicht. Das habe ich nicht fertig gemacht. Man betrügt halt seine Familie nicht. Naja, und dann fing das an mit Hilde, mit den Katzen und so. Und dass ich nicht mehr aus dem Haus ging. Und weißt du, mit dieser Schuld werde ich ein Leben lang zu tun haben. Man betrügt seine Familie nicht und man entführt keine kleinen Kinder. Ja, ganz genau. So unterschiedlich wir beide sind, wir sind Kämpfer. Ich muss verrückt sein, der Kleinen all diese Sachen zu erzählen. Vielleicht beginnt gerade eine merkwürdige Freundschaft. Im Dorf ist die Hölle los. Wie meinst du das? Die Entführung von der kleinen Kron hat dieses Fass zum Überlaufen gebracht. Wir sollten jetzt schnell alles regeln. Ja? Kein Problem, ich mag Tempo. Ja, also gut. Also ich meine, wenn du willst, kannst du auch Bargeld kriegen, statt die Sanierung deiner Stelle da. Aber wir sollten uns beeilen, dass wir das jetzt hinter uns kriegen. Die Baugenehmigung. Ja, die ist längst angeleiert. Nee, angeleiert reicht nicht. Ich will die schriftlich haben. Ich brauche das vorher, unterschreibe ich nichts. Ja, das habe ich so verstanden. Also gut. Ja. Ein Vorteil hat die Sache mit der kleinen Kron. Ja, sie erhöht das Drohpotenzial. Die Vogelschützer werden mir deine Baugenehmigung auf dem Silbertablett servieren. Doch. Okay. Krieg ich schon hin. Gut. In einer Woche bei Söldner? Ach, wer ist Söldner? Ja, die Notarin in Charlottenburg. Nee. Ich will die Baugenehmigung. Ich unterschreibe wirklich nicht vorher. Lass den alten Hund nur machen. Alles klar, Frau Franzen? Alles klar, Herr Gombrowski. Gute Nacht. Gute Nacht. Den Wald habe ich schon immer geliebt, lange bevor er mir gehört hat. Hier hat alles einen Sinn. Was existiert, bietet einem anderen Wohnung oder Nahrung. Und was vergeht, dient dem Überleben des Nächsten. Ich liebe die Käfer und die Ameisen. Ich liebe die unzähligen Vögel, die Hasen, die Rehe, die Füchse. Hirsche. Das sind alles meine Untermieter. Nie im Leben würde ich mit Gombrowski tauschen. Schon die Vorstellung, sein großes Haus zu bewohnen, umgeben von einer verholzten Ehefrau und einer eingeschrumpften Geliebten und einem sabbernden Hund, nee, trägt mir den Magen um. Aber Schaller bin reinig. Ich hätte auch lieber statt mein Bein mein Gedächtnis verloren. Denn hätte ich Katrin gesagt, dass ich mir an mich erinnere. Ich habe gleich gemerkt, dass er diesmal ernst meint. Warum ich damals im November 91 mit Erik Kessler in den Wald gegangen bin. Sie habe ein Recht auf Wahrheit. Es ist wichtig für mich, Papa, hat sie gesagt. Ich muss herausfinden, ob das hier noch mein Zuhause ist. Wenn Gombrowski tatsächlich so schlimm ist, wie ich immer behaupte, will sie natürlich hier nicht mehr leben. Aber ich will nicht, dass sie weggeht. Ich will, dass sie und Krönchen in Unterleuten bleiben. Und ich weiß auch schon, was ich dazu brauche. Eine Lüge. Ja, hier ist es passiert, hier auf der Lichtung. Ich sehe nicht. Ja, so ist es mit dem Blick in die Vergangenheit. Dann komm mal mit. Guck mal hier. Siehst du den Baum hier? Den hier. Mhm. So, dann kick mal ganz nach oben. Da, wo der Blattwerk ganz dicht ist. Siehst du, da ist doch... Ja. Ist so ein Abriss. Hm. Ja, das ist alles schon verwuchert und vernarbt. Ja. Da ist dann der Ast runtergekommen und hat ein ganzes Stück vom Stamm mitgerissen. Ja. Ja. Jetzt stehen wir hier beide unterm Baum, Köpfe im Nacken. Ein Ringeltaubenpärchen sitzt oben auf einem Ast und starrt zurück. Gab es denn eine Untersuchung? Nee. Als die Polizei den Ast gesehen hat, hat sie keine Fragen mehr gestellt. Fremdeinwirkung ausgeschlossen. Aber Gombrowski, wo stand der denn? Wie kommt denn das, dass der nicht von dem Ast getroffen worden ist? Und hat er euch angegriffen? Oder lag Erik vielleicht schon verletzt im Gras und dann hast du versucht, ihn zu retten, als der Ast runtergestürzt ist? Rührend, was die sich vorstellt. Wie ich im strömenden Regen verzweifelt versuche, den verletzten Erik von der Buche wegzuziehen und wie der Blitz einschlägt und der gewaltige Ast uns beide unter sich begräbt. Gombrowski hat dich damals um ein Gespräch unter vier Augen gebeten. Stimmt es? Ja, das ist richtig. Ich sollte den Widerstand gegen die Umwandlung der EPJ aufheben und dafür ein Stück Wald kreieren. Deshalb hat er dich hierher bestellt, um mit dir das angebotene Gebiet abzuschreiten, oder? Ja, ich fand das ja merkwürdig. Ich meine, kein Mensch macht an solchen Fällen eine Waldbegehung. Also hast du Erik mitgenommen, als Verstärkung? Ja, so ist es, ja. Okay, und dann kam das Gewitter? Ja, dann kam das Gewitter. Dann sind wir so, na, sagen wir mal, gegen 4:30 raus aus dem Dorf. Und da hat es dann schon ziemlich gedonnert. Und dann kam Wind auf von Osten, ganz schön. Ja, und als wir im Wald dann ankamen, dann wurde auf einmal richtig Nacht, also richtig dunkel. Hat es geregnet? Wie aus Kübeln. Und da habt ihr Schutz unterm Baum gesucht. Eiche musste weichen, Buchen musste suchen, Linden musste finden. Nee, also mit den Buchen ist das so, weil die meistens in der Gruppe stehen. Und so eine Eiche, die steht immer alleine. Und aus dem Grund war... Ja, ich weiß, jetzt sag doch mal, wo ist ein Gombrowski? Wie bitte? Gombrowski, Papa. Wann kommt denn der dazu? Zeig mir doch jetzt mal die Stelle, wo der steht. Hier direkt vor uns oder... Oder weiter drüben? Oder da, hier, wo es zum Plattenweg geht? Kron! Ey, Kron! Was denn? Kick mal da. Am Rande der Lichtung eine Gestalt. Groß, schwer. Zeltförmiger Regenmantel. Wachshut mit breiter Krempe. Das ist doch eine Falle! Ein Kohl! Aber ich will erst mal abwenden. Der ist ja nicht gekommen. Wie, der ist nicht gekommen? Gombrowski ist nicht gekommen. Wie, was meinst du, ist er später gekommen oder wie? Vielleicht hat er ja gedacht, dass unsere Verabredung bei dem Sauwetter hinfällig geworden ist. Ich meine, wer läuft denn schon bei strömenden Regen im Wald? Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich es richtig verstanden habe. Er ist überhaupt nicht gekommen. Der Teig, ja. Was hast du gehabt? Verdammt, ey, das sieht aus wie... Ey, sag mal, ist das der Schaller? Gombrowski hatte uns einen Schläger geschickt. Es sollten keine Verhandlungen geführt, sondern Denkzettel abteilt werden. Die untergegangene DDR hat die alten Stillhalteabkommen mit in den Abgrund gerissen. Plötzlich standen die Menschen wieder gegeneinander auf. An den alten Mustern hat der Sozialismus nicht das Geringste ändern können. Offene für Leibeigene wie ich beziehen Brühe. Gombrowski wollte mich bestrafen, weil ich gegen seine GmbH war. Und weil ich mit Erich eine Genossenschaft gründen wollte. Agrarunterleuten EG. Da hätten alle mitmachen können. Auch die ohne Besitz. Wir hätten denn die Gewinne gerecht geteilt. Nicht nach Höhe des Anteils, sondern für alle gleich. Aber unser LPG-Vorsitzender wusste natürlich, bei einer GmbH springt mehr für ihn raus. Kommt zurück, gegen den aber keine Chance! Dann schickt er uns Schaller. Ich habe in meiner Wut die kurze Eisenstange ja nicht gesehen, die aus dem Ärmel von Schallas Riemenmantel kickte. Ich bin losgesprungen wie ein Raubtier, das Blut gerochen hat. Da haben wir gewartet, weiter gewartet. Auf Gombrowski habt ihr gewartet. Das Gewitter war so laut. Oh, wir mussten uns richtig anschreien, sonst hätten wir uns ja auch nicht verstehen können. Und ich habe dann gerufen zu Erik, also in 5 Minuten machen wir noch, dann hauen wir ab. Und Erik hat zurückgerufen, gut, in Ordnung, geht alles klar. Ja, das waren seine letzten Worte. Und dann? Ich habe diesen ohrenbetäubenden Kracher. Und da fiel und der Ast runtergekommen. Da fiel der Ast dann runter. Also ich denke, denn ich war ja schon bewusstlos. Ach, das war es jetzt. Das war einfach ein Unfall. Und der Gombrowski hat überhaupt ja nichts damit zu tun. Mann, Papa, das ganze Dorf ist seit 20 Jahren in dem Glauben, dass Erik ermordet worden ist, dass man ihr das Bein zerschlagen hat und dass Gombrowski schuld daran ist. Das habe ich nie behauptet. Ja, das aber, hat niemals gesagt. Du hast doch alle im Glauben gelassen. In dem Augenblick, als der riesige Ast herabstürzt, war ich dabei, auf Schaller einzuschlagen. Seitdem höre ich nicht auf, mich zu fragen, ob ich in meinem Kampfrausch überhaupt mitgekriegt habe, dass Erik unter dem Ast begraben lag. Fest steht aber, dass ich nicht versucht habe, meinem Freund zu helfen. Auf einmal ließen meine Kräfte nach. Schala richtete sich mühelos auf, ein paar erzielte Schläge und ich lag hilflos auf dem Rücken, aber noch bei Bewusstsein. Ich weiß noch, wie er sich genau über mir gebeugt hat. Stierender Blick, ja, das war Schala. Der Mann fährt die Robe. Ich dachte, der schlägt mir tot. Irgendwann wurde ich durchs Unterholz geschleift. Hörst du mich? Ich bin's, Karl. Halt dich doch mal fest. Du sollst dich an mir fest. Das Letzte, was ich gesehen habe, war ein dunkler Körper neben mir. Ein nasser Bündel. In all den Jahren, wenn du mit deiner Krücke rumgefuchtelt hast, um zu zeigen, dass du ein Opfer bist, hast du dich da eigentlich nicht geschämt, Erik gegenüber? Der böse Gombrowski ist also eine Erfindung. Guck mich mal an, sag's mir. Bitte, Papa. Gut. Ich glaube, ich muss jetzt mal ein bisschen nachdenken. Erik. Keine Antwort mehr. Ich habe meinem Freund nicht geholfen. Nicht geholfen. Ja, das war für mich wirklich ein Umschlagpunkt. Also, nachdem das passiert war mit Sophie, da wurde mir wirklich klar, also so mache ich nicht mehr weiter. Ich halte mich von jetzt an aus allem raus. Und dann habe ich mir vorgenommen, also ich habe Sophie bei Gerhard gelassen und ich wollte dann zu Kron gehen und Kron sagen, ich kapituliere, keine Plädoyers mehr für Gombrowski und Co., ich halte mich raus. Das wollte ich dem Kron sagen. Ich bin überzeugt, im Nachhinein, oder damals schon, ich bin überzeugt, dass es eine Art von Strategie war. Dass die wirklich auf Rache gesonnen haben, weil ich Gombrowski verteidigt habe und dass sie wirklich mir Angst machen wollten und mich im Visier hatten. Und da wollte ich raus. Mit Sophie. Ich muss auch meine Tochter schützen, auch vor sowas. Das geht zu weit. Denen waren alle Mittel recht, ja? Ein Kind entführen, ganz im Ernst. Zieh dir Handschuhe an, Junge. Hast du jetzt alle? Nee, das dürfen sie nicht. Wir tun ja auch nur unsere Pflicht, Frau Kessler. Frau Kessler, es ist wirklich das Beste für die Tiere, ja? Lassen Sie die Kleine wenigstens hier. Moment, du kannst das hier noch ein bisschen links. So. Klingeln Sie da drüben, Gombrowski. Ja, das haben wir schon versucht. Der wird ihn bestätigen, wie Judith die Kätzchen bei mir haben. Ich denke, da ist keiner zu Hause. Das haben wir schon versucht, Frau Kessler. Nicht die Kleine selber, dann lassen Sie das hier. Verdammt. Sind da noch mehrere? Meine Babys! Was machen Sie denn da? Hilf mir, Mädchen. Die nehmen mir meine Kinder weg. Gib mir mal den Kescher, bitte. Er ist irgendwie... Ja. Das sind meine Kinder. Damit es nicht zum Missverständnis kommt, junge Frau. Hilf mir, Mädchen. Es gab eine Anzeige gegen Frau Kessler wegen Tierquälerei. Verstehen Sie? Die Katzen befinden sich in einem absolut erbärmlichen Zustand. Abgemagert, räudig, altersschwach. Das kann so nicht weitergehen. Weil ich die Ärmsten der Armen bei mir aufnehme. Ich bekomme sie vom Tierheim in Plausitz. Rufen Sie da an, die können die nicht bestätigen. Es sind über 20 Katzen eingesperrt in einem Haus. Das ist nicht artgerecht. Das sind zum Tode Verurteilte. Von schlechten Menschen auf den Müll geworfen. Ich gebe ihnen Namen, ich füttere sie. Viele werden gesund, die anderen dürfen in Frieden leben. Du, ich kenne dich. Du bist die Frau vom Vogelschützer. Ihr mögt Tiere, ihr seid keine schlechten Menschen. Was geschieht denn mit den Tieren? Sie kommen nach Neuruppin ins Heim. Ja. Frau Kessler, einen Großteil wird man leider einschleppen müssen. Nee, jeder hier weiß, wie gut die Katzen bei mir haben. Sag ihnen das. Kennen Sie die Frau? Also... Ist das Gombrowskis Handlangerin, die um das Schicksal ihrer Katzen weint? Und hat sie noch vor wenigen Tagen kalt lächelnd ein Kind eingesperrt, während die Eltern 1000 Tode gestorben sind? War es vielleicht gar nicht Schala, sondern Hilde, sich über Sophies Bettchen gebeugt und sie herausgehoben hat. Ich will mich ab jetzt aus allem heraushalten. Nein, ich meine, also ich kann keine Aussage zu Frau Kesslers Katzen treffen. Nächste Ladung. Nee, nein, nee, wir bleiben hier, die Katzen bleiben hier. Lass mir die Finger von meinen Katzen. Um Himmels Willen, nein! Bitte. Keine Aussage treffen. Birne. Nicht in Ruhe, du. Birne, bitte. Ich sag dir. Ja, bitte, hol einen Krankenwagen. Ja, hol einfach einen Krankenwagen jetzt. Die Alte hat einen Nervenzusammenbruch. Ich sperre sie ins Badezimmer, damit wir hier fertig machen können, okay? Nein! Entschuldigen Sie, Frau Kessler, jetzt beruhigen Sie sich bitte. Kleinen Moment mal. Entschuldigung. Was denn? Frau... Jule, also Jule Fließweiland. Frau Fließweiland. Mhm. Das ist ja ein offizielles Verwaltungsverfahren. Wir brauchen jemanden als Zeugen. Kommen Sie mal mit, ich habe hier ein paar Unterlagen. Also, Gerhard hatte mir erzählt, dass sie schon zu DDR-Zeiten die Geliebte gewesen war von Gombrowski und schwanger geworden war. Und dann hatte sie aber den Holzarbeiter Erik geheiratet, den Gombrowski laut Gerhard später ja umbringen ließ. So viel dazu, das sind die Fakten. Aber wenn man jetzt Hilde Kessler sieht, dann denkt man, das ist schon schwer, sich vorzustellen, dass sie noch irgendwie im reellen Leben mit jemandem zu tun hat. Weil die sieht eigentlich so aus, dass man sagen würde... Früher hätten die Dorfkinder das Haus mit Kastanien beworfen und die Frau einfach angeschrien oder ausgelacht oder wie die Dorfhexe. Na, viele Sachen werden einem ja erst so im Nachhinein richtig klar. Und das war so eine Sache, wo mir im Nachhinein klar wurde, dass alle im Dorf, die irgendwie mit Gombrowski auf Gombrowskis Seite waren, wirklich subtil terrorisiert worden sind. Und bei mir war das dann die Entführung von Sophie. Und bei Hilde Kessler waren das die Katzen. Eigentlich hatte ich damit gerechnet, dass die Frau des Vogelschützers ein Handy zückt, um ihren Mann und Kollegen anzurufen. Dann hätte sich der Bürgersteig in Kürze mit empörten Tierfreunden gefüllt und man hätte dem grausamen Abtransport ein Ende gesetzt. Aber nichts dergleichen ist geschehen. Im Gegenteil, besaß die junge Frau die Stirn, in aller Seelenruhe ein Formular zu unterschreiben, während Hilde von einem Tierfänger ins Haus geschleppt wurde. Du warst es! Was? Du hast Hilde angezeigt! Nein! Ich hab dich gesehen! Du hast zugeschaut, wie sie abgeholt haben! Hä? Ich hab das Kissen auf der Fensterbank gesehen! Du Dreckstück, du! Ich hab beobachtet, wie sich Hildes Überrumpelung in Wahnsinn verwandelt. Ich hab gesehen, dass einer der Tierfänger an der Tür geklingelt hat. Ich hab mich hinter der Gardine zurückgezogen und gewartet, bis der Mann glaubt, es ist niemand da. So was! Widerlich ist das! Widerlich! Du widerlich! Komm her! Gib zu! Los, gib zu! Gib zu! Du steckst dahinter! Gib's endlich zu, du Miststück, du! Ich schwör's! Pippis! Du willst mich umbringen und schaffst es nicht! Du lächerlicher Schwachkopf! Wieso hätte ich mich denn jetzt an Hilde rächen sollen? Jetzt, nachdem ich die ein halbes Leben ertragen habe? Mist. Oder ist das ein bisschen zu hoch für deinen Spatzenhirn? Ja. Verflucht. Ja. Ja. Hilde war niemals meine Geliebte. Hast du dich mal gefragt, warum ich mich schon längst von dir hab scheiden lassen? Nach Pippis Weggang und nach Erichs Tode hätte ich das doch machen können. Hättest du es bloß gemacht. Ich meine, Hilde. Ja, die liebe ich, die liebe ich. Hilde ist die einzige Frau, die ich liebe. Aber ich habe es nicht gemacht. Ja, das hast du nie begriffen. Ich weiß es, das hast du nie begriffen. Ich habe immer zu dir gestanden. Mein ganzes Leben habe ich zu dir gestanden. Elena. Aber das hast du nicht begriffen. Das hast du nicht begriffen. Gut, ich habe Fehler gemacht. Nicht immer gut. Aber immer für euch beide. Dann das Wilde. Für meine Frauen heben. Ich werde ihn verlassen. Auf immer. Unter Leuten. Hörspiel in 6 Teilen nach dem gleichnamigen Roman von Julie C. Teil 5. Es spielten Rudolf Gombrowski, Hilmar Eichhorn, Kron, Jackie Schwarz, Katrin Kron-Hübschke, Winnie Böwe, Bodo Schaller, Axel Prahl, Jule Weiland, Bettina Kurt, Linda Franzen, Tanja Wethorn, Hilde Kessler, Svetlana Schönfeld, Elena Gombrowski, Ulrike Krumbiegel, Miriam Schaller, Lisa Hördiner, Krönchen, Ruby Lorenz, Arne Seidel, Martin Seifert, Sabine, Steffi Kühnert und Erik Kessler, Boris Alinovic, sowie Thomas Frenzel, Christoph Gavenda und Steffen Shorty-Scheumann. Musik Lutz Glandin. Ton Peter Awer und Wenke Decker. Regieassistenz Beate Becker. Regie Judith Lorenz. Dramaturgie Juliane Schmidt. Eine Produktion des Rundfunk Berlin-Brandenburg mit dem Norddeutschen Rundfunk 2018.